بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Hafiz al-Hakimi رحمة الله عليه. Wir machen weiter mit der Frage 117 und 118. Da geht er ein in Koran und Sunna. Wie beschreibt der Koran die Vorführung und die Abrechnung, und wie beschreibt die Sunna das sozusagen? Er sagt, an jenem Tag werdet ihr vorgeführt, nichts von euch wird verborgen bleiben. Nichts von euch, ihr werdet vorgeführt werden. Alles wird man sehen, alles wird man wissen. Subhanallah. Und er sagt, und da sie deinem Herrn in Reihe vorgeführt werden, nun seid ihr zu uns gekommen, so wie wir euch das erste Mal erschaffen haben. Ihr aber behauptet, wir würden euch für euch keine letzte Verabredung festlegen. Subhanallah. So als Beweis, so ich habe euch das erste Mal erschaffen. Warum sollte ich euch nicht zurückbringen? Warum habt ihr gesagt, dass das eine Lüge ist? Hier ist der Beweis. Jetzt seid ihr doch zu mir zurückgekommen. Subhanallah. Subhanallah. Das ist eine sehr ernsthafte Sache, meine lieben Geschwister. Und er sagt, und denke an Allah, den Tag, da wir aus jeder Gemeinschaft eine Schar von denjenigen versammeln werden, die unsere Zeichen für Lüge erklären. Und sie werden von jeder Gemeinschaft sehr viele sein. Und sie dann in Reihen geordnet werden. Ja, wie wir gesagt haben, Reihe und Reihe. Wenn sie dann kommen, sagt er, habt ihr denn meine Zeichen für Lüge erklärt und davon kein umfassendes Wissen gehabt? Oder was habt ihr denn sonst getan? Und das Wort wird über sie fällig werden dafür, dass sie Unrecht taten. Und da werden sie nicht reden. Subhanallah. Und in einem anderen Vers heißt es, den der Autor jetzt hier nicht erwähnt, heißt es, ist da nicht zu euch ein Warner gekommen von uns, der euch die Zeichen eures Herrn vorliest und euch warnt vor diesem Tag? Die sagen, doch, er ist gekommen, aber wir haben halt Unrecht getan und wir waren sündig und. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين, doch die Strafe wurde über die Ungerechten oder über die Nichtgläubigen, die Leugner, Islamleugner, sagen wir mal so, schon festgelegt an diesem Tag. Subhanallah. Er sagt weiter, an jedem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, der wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, der wird es sehen. Es wird alles sichtbar sein. Alles werden wir sehen. Alles wird bekannt sein. Subhanallah Malik. Und er sagt, ja, bei deinem Herrn, wir werden sie allesamt ganz gewiss befragen über das, was sie zu tun pflegten. Und er sagt, und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Also Allah subhanahu wa ta'ala wird alles befragen. Allah subhanahu wa ta'ala wird alles, also es wird nichts für Allah subhanahu wa ta'ala unsichtbar sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird alles wissen, er weiß natürlich schon alles, und er wird euch zeigen, dass er alles weiß, und er wird... Ihr würdet sagen, in einem anderen Vers heißt das, wenn euch das Buch gegeben wird, oh weh mir, was ist das für ein Buch? Alles tut es beinhaltet, jedes Kleine, jedes Große ist da drin vorgeschrieben. Das ist alles, was du getan und gesagt hast, ist schon festgelegt und ist darin. Und subhanallah, es wird eine Vorführung und eine Abrechnung geben. Es wird Leute geben, die ohne Abrechnung ins Feuer kommen. Es wird Leute geben, die ohne Abrechnung ins Jannah kommen. Es wird Leute geben, die abgerechnet werden. Es wird Leute geben, die ins Feuer kommen, dann abgerechnet werden. Es wird Leute geben, die nur vorgeführt werden und ihnen vergeben wird. Dieser Tag wird ein sehr schlimmer Tag sein. An dem Tag, an dem jeder Prophet, außer unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sich sozusagen in die Hände beißen wird. Von der schlimmen Situation, an dem Tag, wo Aisha sagt, wir sind alle nackt, die Männer und die Frauen können sich gegenseitig sehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, al-amru ashaddu min dhak, die Angelegenheit ist schwerwiegender als diese Sache, subhanallah. Dann geht er über und sagt, wie beschreibt die Sunna dies? Er sagt, darüber gibt es zahlreiche Ahadith, davon die Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wer zur Rechenschaft über Einzelheiten gezogen wird, der wird bestraft werden. Aisha sagt daraufhin, hat Allah der Allmächtige und der Erhabene nicht gesagt, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen, also es wird eine leichte Abrechnung geben. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, es handelt sich dabei nur um die Vorführung, al-Ard. Ja, also der wird vorgeführt und dann wird er eine leichte Abrechnung bekommen. Wer in der Rechenschaft, sagt er weiter, wer in der Rechenschaft über Einzelheiten befragt wird, der wird bestraft werden. Subhanallah. Wenn du zur Rechenschaft gezogen wirst, einzelne Sachen zur Rechenschaft, warum dies, warum dies, warum das, dann wirst du bestraft, subhanallah. Möge Allah uns bewahren. Und das Erste, worüber du gefragt wirst, ist dein Gebet. Und wenn dein Gebet unvollständig ist und dein Gebet nicht vollständig ist, dann wird erstmal gar nicht weiter gefragt. Du musst erst deine Sünden, deine Schulden bei Allah subhanahu wa ta'ala bezahlen. Und wenn du kein Gebet hast oder unvollständiges Gebet, dann musst du erst ins Feuer, bis deine Schulden bezahlt sind, dann kommst du und dann werden die anderen Sachen gefragt. Deswegen, meine lieben Geschwister, wir sollten das mit dem Gebet nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen, subhanallah. Wir sollten uns Mühe geben und wir sollten daran festhalten. Er sagt weiter, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte Folgendes zu sagen: Der Glaubensverweigerer oder Islamleugner wird am Tag der Auferstehung vorgeführt und zu ihm wird gesagt: Was hältst du davon, wenn du die Erde voll Gold besessen hättest, hättest du all das zu deiner Erlösung hergegeben? Er wird sagen: Ja. Zu ihm wird gesagt: Eins wurde von dir verlangt, was noch geringer war als dies. Allah wollte nur, dass sie sagen: La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Er wollte nicht Gold, das ganze Erde voller Gold von. Er wollte nicht den ganzen Tag schuften. Er wollte nur La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und das war für sie zu schwer. Aber dann, wenn sie die ganze Erde voller Gold besessen würden, würden sie geben. Zu spät. Deswegen im Diesseits müssen wir La ilaha illallah verstehen. Im Diesseits müssen wir La ilaha illallah praktizieren. Im Diesseits müssen wir La ilaha illallah verbreiten. Und dann wird uns inshallah La ilaha illallah im Jenseits nutzen. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte: Es wird die Zeit kommen, in der bestimmt jeder von euch vor seinem Herrn stehen wird, der ohne jegliche Schleier zwischen sich und ihm, ohne Dolmetscher zu ihm zu sprechen. Jeder wird mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, ohne Schleier, ohne Übersetzer. Allah hat alle Sprachen erschaffen, er braucht keinen Dolmetscher-Übersetzer. Er hat Dolmetscher-Übersetzer erschaffen, das muss man verstehen. Aber das sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich absichtlich, damit die Leute das verstehen und ernst nehmen. In diesem wird dann gesagt: Habe ich dir nicht Reichtum gegeben? Und er wird mit Sicherheit sagen: Doch. Mit diesem wird abermals gesagt: Habe ich zu dir keinen Gesandten entsandt? Und er wird mit Sicherheit sagen: Doch. Dieser schaut dann zu seiner Rechten und sieht nichts anderes als das Höllenfeuer. Als dann schaut er zu seiner Linken und sieht nichts anderes als das Höllenfeuer. Deshalb soll sich ein jeder von euch vor dem Höllenfeuer schützen, auch wenn es nur mit einer halben Dattel ist, also die er spendet, und wenn er diese nicht finden kann, dann zumindest mit einem guten Wort. Also sollst dich retten vor dem Feuer, in dem Tag, wo du befragt wirst, und du guckst nach rechts und du siehst nur Feuer, und du guckst nach links und du siehst nur Feuer, und du sagst: Wehe mir. Du sagst zu dir selber: Wehe mir, wie soll ich das schaffen, wie soll ich hier vorbeikommen? Dann sagt der Prophet eben: Rette dich, auch wenn es nur mit einer halben Dattel ist, spende auch nur eine halbe Dattel wenigstens. Subhanallah. Und wenn du auch das nicht hast, wenn du auch da arm bist, dann mit einem guten Wort. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Einer von euch rückt seinem Herrn in einer Weise so nah, dass er sich vor ihm bloßstellt. Und Allah zu ihm sagt: Hast du dies und jenes getan? Worauf er sagt: Ja. Und Allah sagt abermals: Hast du dies und jenes gesagt? Er sagt: Ja. Und der Mensch gibt es zu, worauf Allah ihm sagt: Ich hielt deine Taten im Diesseits verborgen und heute im Jenseits vergebe ich sie dir. Und das ist für den Gläubigen, meine lieben Geschwister. Das ist für den Gläubigen. Der Gläubige, er wird, wenn er gefragt wird: Hast du das getan? Hast du das getan? Wird er das zugestehen. Und er sagt: Ja, ja. Bis er denkt, er ist verloren. Bis er denkt, er ist vernichtet. Bis er nicht mehr kann. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala ihm die rettenden Worte und er sagt zu ihm: Deine Taten, die du getan hast, die ich dir erwähnt habe gerade eben, ich habe sie im Diesseits verborgen und ich werde sie heute im Jenseits dir vergeben. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch unsere Sünden vergeben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen machen, die ohne Abrechnung und ohne Vorführung ins Paradies können. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.